hier der Programmtipp. Sie kamen im Frühjahr 1945 als Feinde. Die letzten Russen verließen Deutschland in der vergangenen Woche als Freunde. Für Ludmilla, die mit einem Deutschen verheiratet ist, kein Grund zum Jubeln. Man kam als Sieger, man lebte auf seine Art und zieht ab. Mir fehlen die Worte und das ist kein gutes Gefühl, wenn ich rede darüber, wie die abziehen. Die Russen gehen nach Hause. Momente eines Abschieds. Feature von Klaus Ilau. Heute um 11.05 Uhr auf NDR 4. NDR 4. Zwischen Hamburg und Haiti. Heute Island, eine Reise zum Mittelpunkt der Erde. Eine Sendung von Claudia Spivak. Á bak við Arnarfell Hér á reykir margur orðin anni Lúði ber að skikja á jökulsfell Drottinn leiði drösunni minn Drjúur verði síðast í áfangin Drottinn leiði drösunni minn Drjúur verði síðast í áfangin Den Leihwagen, der am Flughafen von Keflavik für uns bereitsteht, überkommt schon nach den ersten Kilometern ein heftiges Rütteln. Und weil die Suche nach der Ursache erfolglos bleibt, kehren wir um. Der lange, ziemlich verschlossen wirkende Monteur, der für die Wartung der Fahrzeuge zuständig ist, hat eine Vermutung. Mit einem scharfen Wasserstrahl zielt er direkt in die Speichen der Räder. Und tatsächlich, was da an Schlamm, Geröll und schwarzem Lavagestein herausgespült wird, erklärt nicht nur das unrunde Laufen des Autos, sondern gibt auch einen ersten Hinweis auf isländische Straßenverhältnisse. Versehen mit dem Rad nur nicht zu schnell zu fahren, auch wegen der Schafe, die häufig und unerwartet die Fahrbahn kreuzten, und bloß keine unbekannten Abkürzungen zu wählen, machen wir uns erneut auf den Weg. Das erste Ziel unserer Viertagestour ist die Blaue Lagune, die Haupttouristenattraktion der Insel, wohl auch, weil sie im Gegensatz zu manch anderer Naturschönheit leicht zu erreichen ist. Knapp eine Autostunde braucht man vom Flugplatz. Das schaffen sogar die Transatlantikflieger, die bei ihrem mehrstündigen Zwischenstopp wenigstens ein kleines Stück Island erleben wollen. Dass wir uns hier auf einer Vulkaninsel befinden, auf der größten der Welt übrigens, sieht man bereits auf den ersten Kilometern. Die flache Landzunge, auf der der Flugplatz liegt, ist ein einziges Lavafeld, schwarzes Geröll und Gestein, soweit das Auge reicht. Jetzt im Sommer erhält die unwirtliche Landschaft einen leuchtenden Anstrich durch das hellgrüne Moos, das sich als Vorposten der Vegetation seinen Weg über das öde Land bahnt. Weit hinten am Himmel sieht man weiße Rauchschwaden, die Wegweiser zur Blauen Lagune. Südseebilder tauchen im Kopf auf und verfliegen beim Näherkommen wieder. Ein Schotterweg führt an ein riesiges Kraftwerk. Die Rauchschwaden sind nichts anderes als der Wasserdampf, der unter höllischem Lärm durch die Schornsteine des stählernen Kolosses entweicht. Und dann, unmittelbar daneben, die Lagune. Grün-blau schimmerndes Wasser in einem ausufernden vulkanischen Becken. Ein flaches Badehaus mit Duschen und Umkleideräumen. Kein Komfort, aber saubere Zweckmäßigkeit, die uns hier auf der Insel noch häufig begegnen wird. In der dampfenden Riesenwanne lässt man sich dann einfach treiben. Warm ist das Wasser, an einigen Stellen sogar unerträglich heiß, mehr als 40 Grad. Wer hier seine Bahnen ziehen will, wird schnell gestoppt, denn unter der Oberfläche lauern spitze Lavasteine. Also am besten entspannen und sich einfach über Wasser halten, während die Umwelt in dicken Wasserdampfwolken versinkt. Es ist wie in einer türkischen Dampfsauna. Der Lärm des Kraftwerks und der durchdringende Schwefelgeruch jedoch lassen eher an Teufelsküche denken. Schon bald wird dieses unvollkommen schöne Erlebnis der Vergangenheit angehören. Aus der Blauen Lagune soll ein florierender Kurort werden. Große Pläne liegen bereits auf dem Tisch. Das Becken soll in Richtung Meer verlegt werden. Steht dann erst einmal die exklusive Hotelanlage, dann, so hofft man, werden Hautkranke und Rheumatiker aus aller Welt kommen, um hier Heilung zu suchen. Und liegt das Kurbad weit genug vom Kraftwerk entfernt, dann wird man auch nicht mehr ständig darauf gestoßen, dass die Lagune eigentlich nichts weiter ist als ein Ablaufbecken für geothermales Wasser, das zuvor zur Energieerzeugung genutzt worden ist. Weil hier auf Island das Grundwasser heißer ist als anderswo, bohrt man bis zu 2 Kilometer tiefe Löcher in die Erde und pumpt das wertvolle Nass nach oben. Mit dem Dampf wird nicht nur Elektrizität erzeugt, sondern auch die gesamte Region mit warmem Wasser versorgt. An die 700 solcher geothermalen Felder gibt es auf Island. Ungeheure Energiereservoirs, die erst seit Beginn dieses Jahrhunderts genutzt werden. Einar Gunnlaugsson ist Geochemiker bei einem der größten Energieversorgungsunternehmen des Landes. For centuries, people were used to use thermal water for bathing, washing and cooking. Jahrhundertelang haben die Leute geothermales Wasser zum Baden, Waschen und Kochen benutzt. Erst nach 1900 begannen die Bauern dann, ihre Häuser auch mit Thermalwasser zu beheizen. Die ersten Sammelheizungen wurden 1930 in Reykjavik gebaut. Man bohrte tiefe Löcher in die Erde, und zwar in der Nähe der alten Thermalquellen. Das Wasser wurde dann in die Häuser von Reykjavik gepumpt. Am Anfang waren es nur 2 Schulen, ein Krankenhaus und ungefähr 60 Privathäuser. Heute versorgen wir ganz Reykjavik und die angrenzenden Gemeinden. Das sind ungefähr 150.000 Leute. Island erhob sich vor 10.000 Jahren aus dem Meer und ist somit eine verhältnismäßig junge Vulkaninsel. Tief im Innern kocht die Erde noch immer. Versickerndes Regenwasser wird erhitzt und liefert saubere Energie im Überfluss. Kein einziges Kohle- oder Atomkraftwerk belastet die Umwelt. Doch obwohl die Vorräte nicht unendlich sind, gehen die Isländer mit ihrem Reichtum verschwenderisch um. Beheizte Freibäder, die auch im tiefsten Winter geöffnet sind, gibt es in fast jeder Gemeinde. Und weil Schnee und Eis über viele Monate eine Last sind, werden auch Bürgersteige und Parkplätze in Reykjavik beheizt. Längst nicht alle, aber immer mehr. Gleich neben Kraftwerk und Badeanstalt kocht Bjarni Olafsson im Restaurant zur Blauen Lagune. Vor 4 Jahren hat er sein Lokal eröffnet. Es läuft gut, vor allem im Sommer, wenn die Touristen kommen. Sie essen gern Fisch und isländisches Lamm. Das Lamm sei sogar besser als auf Neuseeland, meint Bjarni. Doch richtig interessant werde es erst im Winter, denn dann gibt es in der Blauen Lagune exotisch anmutende Gerichte, die die Mägen der meisten ausländischen Besucher überfordern würden. You eat something that we don't eat, and we eat here like shark. So wie ihr in Deutschland Sachen habt, die ihr esst und die wir nicht essen würden, so gibt es hier wie überall auf der Welt eben auch besondere Gerichte, wie Hai zum Beispiel. Wir vergraben ihn roh in der Erde und hängen ihn dann zum Trocknen auf, bevor wir ihn essen. Auch Schafsköpfe kommen bei uns auf den Tisch. Wir brennen erst die Wolle ab und kochen dann die Schafsköpfe. Außerdem haben wir eine Saison auf Island, die heißt Thore. 3 Wochen von Ende Januar bis Mitte Februar. Dann gibt es bei uns das alte Essen. Die Reste, wie zum Beispiel Blutpudding und Leberpudding und viele andere saure Sachen. Erst kocht man die Reste, dann legt man sie in eine Art Molke ein. Dazu gibt es ein ziemlich scharfes Getränk mit dem vielsagenden Namen Black Death. Schwarzer Tod. Am 2. Tag heißt unser Ziel Hveragerdir, die Gartenstadt Islands. Nur gut 50 Kilometer liegt sie von der Blauen Lagune entfernt, doch der Versuch, die kürzeste Strecke zu nehmen, endet auf einer Schotterpiste. Nach knapp 1-stündiger Fahrt durch eine weite, öde Landschaft, auf der uns nicht ein einziges Auto entgegenkommt, machen wir kehrt. Die dunklen Wolken über den Tafelbergen wirken bedrohlich. Es sieht nach Unwetter aus. Zurück auf der asphaltierten Hauptstraße verändert sich die Landschaft langsam. An die Stelle karger Lavafelder treten saftige Weiden mit Schafen, Kühen und den ersten Islandpferden. Rechts und links Bauernhöfe, Auf einem werden wir heute übernachten. Oberhalb von Hveragerði liegt die staatliche Gartenbauschule Islands mit ihren großen Gewächshäusern. Hier wird das unmöglich Erscheinende möglich gemacht. Weil der Leiter der Schule auf Reisen ist, empfängt uns seine Tochter Kristín Grétarsdóttir. Die Nachnamen auf Island werden nach einer alten Tradition aus dem Vornamen des Vaters gebildet. Er heißt Greta und weil sie seine Tochter ist, heißt sie Grétarsdóttir, die Tochter des Greta. Ein Sohn trüge den Nachnamen Gretas Sohn. Kristín ist Biologiestudentin in Reykjavik und in den Semesterferien zu Hause im Einsatz. Gemeinsam mit Susanne Römmelt, einer deutschen Studentin aus Freising, die hier in Hveragerði ein Praktikum macht, zeigt sie uns stolz die Früchte ihrer Arbeit. Das nennen wir Afrika, weil hier gibt es die Pflanzen, die ja, zum Beispiel in Afrika wachsen. Und zum Beispiel haben wir hier Bananenpflanzen und Feigen und Kaffeebäume und ja, Papaya und ja, viele Pflanzen. Also diese Gewächshäuser werden mit heißem Wasser geheizt und die Wärme ist da, man kann sie nutzen, sie kommt aus dem Boden und daher ist es möglich. Also unter normalen Bedingungen wäre das viel zu teuer, es wäre, man würde sagen, Energieverschwendung. Ja, alle Leute haben zu mir gesagt vorher, warum gehst du nach Island, da wächst nichts, aber ich finde, es wächst sehr viel hier. Unglaublich viel. Man muss sie mit eigenen Augen gesehen haben, die großen dunkelroten Paprika, die den Spanischen in nichts nachstehen. Die gelben Bananen, herrlich reife Tomaten, Papayas und Avocados. Tropische Früchte und Pflanzen, die hier unweit des nördlichen Polarkreises gedeihen. Aber subarktisches Klima herrscht eben nur draußen. Hier drinnen in den Gewächshäusern ist es warm. In den 3 Wintermonaten allerdings, wenn die Sonne am nördlichen Polarkreis nicht aufgeht, dann hat auch Afrika Winterpause. Beheizte Gewächshäuser, Schwimmbäder und Bürgersteige, Islands heiße Quellen, die früher eher als ein bedrohliches Werk der Götter gedeutet wurden, haben sich im Laufe dieses Jahrhunderts als unermesslicher Reichtum erwiesen. Auch das Sanatorium am Rande des Ortes, eine Rehabilitationsklinik der isländischen Organisation für Naturheilkunde, profitiert von den Schätzen der Natur. Alle Energie, die hier benötigt wird, kommt aus den 3 Bohrlöchern auf dem Grundstück. Arni Gunnarsson, neuer Klinikchef und Nachfolger des legendären Jonas Kristjansson, der sich als Arzt und Naturheiler einen Namen auf Island gemacht hat, ist in erster Linie Kaufmann. Er sucht schon seit einiger Zeit ausländische Investoren, die Kapital beisteuern, um das Sanatorium zu erweitern. Deutsche seien besonders willkommen, meint Arni Gunnarsson, denn die hätten ja eine jahrhundertelange Tradition im Kurwesen. Auch ausländischen Patienten könne man vieles bieten, was es in deutschen Kurorten nicht gäbe. We use mud from the hot springs and it has been proven scientifically that wir nehmen den Schlamm aus den heißen Quellen und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass er sehr gut ist für Menschen, die an allen Formen von Rheumatismus und anderen Gelenkkrankheiten leiden. Wir haben sehr gesundes Essen, zum Beispiel vegetarisches, das ohne jede Form von Gift gezogen worden ist. Wir können wahrscheinlich die gesündeste Luft in der Welt bieten. Eine total saubere Umwelt und die herbe Schönheit unserer Natur. We can offer completely clean nature, unspoiled, and we can offer the beauty, the harsh beauty of this country. Dass die Lebensbedingungen auf Island nicht nur hart sind, sondern offenbar auch gesund, zeigt die Statistik. Männer werden hier so alt wie nirgendwo sonst auf der Welt. Die Frauen liegen im internationalen Vergleich auf Platz 2. Doch Island ist keine Idylle. Die Bevölkerung ist im Laufe der letzten Jahrhunderte nur unwesentlich gewachsen. Immer wieder forderten Naturkatastrophen Tote. Die Gefahr ist allgegenwärtig. Kleinere Erdbeben gehören zum Alltag. Wann das nächste große Beben kommt, können auch die Wissenschaftler nicht mit Sicherheit vorhersagen. Aber man rechnet damit in den nächsten Jahren. Denn die Erfahrung zeigt, dass alle 100 Jahre eine Katastrophe droht. Arni Gunnarsson sieht das wie viele Isländer überraschend gelassen. So, living in Iceland is Das Leben auf Island ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber wir haben viel Spaß. Es passiert immer etwas Aufregendes. Wir leben einfach mit der Gefahr. Ich glaube, es steckt in unseren Genen. Vielleicht wird schon das Baby mit einer entspannten Einstellung zu solchen Katastrophen geboren. Ein Gesprächsthema ist das bei uns jedenfalls nicht. Nie. Wir tun einfach das, was notwendig ist, um uns auf den Ernstfall vorzubereiten. Aber einen gewissen Einfluss hat die ständige Gefahr doch. Mein Eindruck ist, auf Island lebt man schneller als anderswo. Die Isländer trinken viel, nicht in der Woche, aber am Wochenende. Wir reisen sehr viel nach Südeuropa, nach Amerika. Die Gefahr ist hier eben überall. Auch unsere Seeleute sind auf hoher See ständig in Gefahr. Und das hat wohl auch unsere Charaktere beeinflusst. Auch Gudmundur, der junge Bauer, in dessen Haus wir diese Nacht verbringen, macht sich offenbar wenig Sorgen über das nächste große Beben, auch wenn sein Hof mitten in der Gefahrenzone Südislands liegt. Vor 100 Jahren habe sich zuletzt glühende Lava über diesen Grund und Boden gewälzt. Doch heute seien die Häuser sehr viel solider gebaut, meint er. Nein, es gebe Dinge, die er viel mehr fürchte. Den zunehmenden Verkehr auf der Insel zum Beispiel oder einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union. Am besten sollten wir uns darüber mal mit Freistein unterhalten. Der sei Erdbebenspezialist, normalerweise an der Uni in Reykjavik tätig, aber jetzt im Sommer auf Exkursion ganz in der Nähe. Das Treffen mit Freistein ist spannend und ernüchternd. Trotz jahrzehntelanger Forschungen, sagt er offen, halte er die Wahrscheinlichkeit, das große Beben rechtzeitig vorherzusagen, für sehr gering. Deshalb sei es so wichtig, beim nächsten Mal intensive Untersuchungen zu machen, während des Bebens und auch danach. Aus den Ergebnissen könne man dann hoffentlich für die Zukunft lernen. Ob er als Wissenschaftler also der nächsten Katastrophe entgegenfiebere, möchte ich wissen. I'm not looking forward to it. Nein, ich freue mich nicht darauf, denn ich erwarte, dass es beträchtliche Schäden geben wird und sehr wahrscheinlich auch einige Todesopfer. Was sich in den letzten 100 Jahren verändert hat, ist, dass die Erdbebenzone sehr viel dichter besiedelt ist als früher. Jetzt leben hier nicht mehr 2.000 bis 3.000 Menschen wie beim letzten großen Beben, sondern an die 30.000. Und auch wenn wir stabile Häuser und Gebäude gebaut haben, sind sie bisher noch nie in einem schweren Beben getestet worden. They have not really been tested in a major earthquake. Sollte es der Zufall wollen und er sei gerade im Ausland, wenn das große Beben sich ankündige, er würde die nächste Maschine nach Reykjavik nehmen, sagt Freistein und guckt uns verschmitzt an. Am Morgen des dritten Tages brechen wir ins Landesinnere auf, zum äußersten Punkt unserer Reise zu den Springquellen von Geysir. Wie so oft auf Island braucht man wegen der schlechten Straßenverhältnisse länger als erwartet. Vor uns donnern die Reisebusse über den Schotter. Sie kommen aus Reykjavik und wollen Geysir, die Wasserfälle von Gullfoss und Thingvellir, Islands geistiges Zentrum, an einem Tag besuchen. Rechts und links der Strecke sanfte grüne Hügel, nur ab und zu ein Gehöft oder eine Siedlung. Die Bergkette am Horizont liegt hinter einem dünnen Regenschleier. Der große Geysir ist schon seit Jahrhunderten ein Ausflugsziel. Er hat allen anderen heißen Springquellen auf der Welt seinen Namen gegeben. Warum, das weiß niemand so genau. Vielleicht, weil er höher und zuverlässiger als andere seine Gischt gen Himmel spritzte. Doch irgendwann verließen den großen Geysir seine Kräfte. Die Isländer wollten sich mit dem Verlust ihrer Touristenattraktion allerdings nicht abfinden und schütteten Seife in das 120 Meter tiefe Erdloch, 40 bis 50 Kilogramm pro Mal. Seife senkt die Oberflächenspannung des Wassers, es kommt also leichter zu einer Eruption. Doch der Versuch, die Natur zu überlisten, war nur eine Zeit lang erfolgreich, erzählt die Reiseleiterin, die mit ihrer deutschsprachigen Gruppe am großen Krater steht. Manchmal passierte es, manchmal nicht, aber dann hatten sie so viel Kontrolle später, dass immer wenn prominente Gäste, königliche Hoheiten und so kamen zum Besuch und dann später auch jetzt, ja, die letzten so 5, 6 Jahre, immer am Wochenende, so 4, 5 Mal im Sommer, hat man die Seife reingetan und dann wurde es annonciert in der Zeitung und da kamen Tausende von Menschen hierhin. Aber seit der Umwelt Konferenz da in Rio vor 2 Jahren, dann sind die Isländer sehr umweltinteressiert und dann will man keine Seife reintun mehr. So, dann spuckt die Quelle nicht. Die große Zeit des großen Geysirs ist also vorbei. Dass die Touristenbusse auch heute noch in der Hauptsaison mehrere tausend Besucher pro Tag hierher karren, ist Strokur zu verdanken. Der kleinen Springquelle kann man wahrlich keine Launenhaftigkeit vorwerfen. Alle 5 Minuten schleudert sie eine heiße Wasserfontäne bis zu 20 Meter in die Luft. Strokur, auf Deutsch Butterfass, liegt in einem der 25 Hochthermalgebiete Islands, nur 150 Meter vom großen Geysir entfernt. Die ganze Ebene wirkt hier wie ein kochendes, dampfendes Becken. In der Erde gibt es viele kleine Löcher, in denen das Wasser brodelt. Schwefeldämpfe steigen hoch. Wer der Versuchung nachgibt zu prüfen, ob das Wasser wirklich so heiß ist, wie es aussieht, verbrennt sich die Finger. Strokur hat man deshalb lieber gleich eingezäunt. Eine Gruppe von Japanern wartet mit Spannung auf die nächste Eruption. Minutenlang ist es in dem Loch mit 3 Meter Durchmesser relativ ruhig. Dann steigt das Wasser. Die Oberfläche schwillt, wölbt sich blau-grün sekundenlang wie eine Blase über dem Erdboden und explodiert. Ein Naturschauspiel, an dem man sich nicht satt sehen kann, denn keine Eruption gleicht der anderen. Am 4. und letzten Tag unserer Reise durch den Süden Islands geht es nach Thingvellir. Thing, das war die Parlamentsversammlung, zu der sich die ersten Siedler hier um 900 nach Christus trafen, um über gemeinsame Angelegenheiten zu beraten. Vellir bedeutet Ebene. Thingvellir, die Parlamentsebene, erstreckt sich, soweit das Auge reicht. Raues Lavagestein, grüne Moosfelder, ein Fluss. Und weit hinten am Horizont erhebt sich eine Bergkette. Doch gäbe es nicht die schroffe Felskante unweit des Flussufers, die so aussieht, als hätte man quaderförmige Steine aufeinander getürmt, dann hätten sich die Siedler, mutige Seefahrer aus Norwegen, Irland und Schottland, wohl kaum hier getroffen. Die Felskante wirft den Schall zurück und gibt damit jedem Sprecher so etwas wie ein Mikrofon in die Hand. Bis ins 18. Jahrhundert tagte hier das isländische Parlament. Doch Thingvellir liegt an einer geologisch einmaligen Nahtstelle, genau dort, wo der amerikanische und europäische Kontinent aufeinanderstoßen. Beide Erdplatten bewegen sich langsam, aber sicher voneinander weg, 1 Zentimeter pro Jahr. Die Ebene von Thingvellir senkte sich, wurde feucht und damit als Versammlungsplatz unbrauchbar. Heute ist Sonntag. Wir sind zum Gottesdienst in die kleine weiße Kirche eingeladen. Nur 7 Leute sind zur Messe gekommen. In Thingvellir gibt es kein Dorf, nur 5 winzige Spitzdachhäuser, die in einer Kette nebeneinander stehen. In einem wohnt die Pastorin mit ihrer Familie. Jetzt im Sommer ist sie auf Urlaub. Elinborg, eine junge Theologin, vertritt sie. Sie hat heute zur Feier des Tages die Nationaltracht angezogen, einen schwarzen Rock, weiße Spitzenmieder und eine bunte, fast derb wirkende Schürze. Die Isländer seien gläubig, sagt sie, aber Gott sei hier kein abstraktes Wesen, das irgendwo oben im Himmel wohne. Er sei in der Natur. Doch die Isländer glauben nicht nur an Gott, sondern auch an Elfen, Waldweiblein und andere Naturgeister. Selbst Elinborg hält das weder für Hokuspokus noch für einen Irrglauben. The winter in Iceland is very long and you're always having this black darkness outside. Auf Island ist der Winter sehr lang und draußen herrscht die ganze Zeit tiefe Dunkelheit. Man hört das Wetter und beginnt Sachen zu sehen, weil man Angst hat. Die Isländer waren immer Geschichtenerzähler. Sie sind nicht geübt in philosophischen Disputen. In unserer Tradition liegt es, Geschichten zu erzählen. Und das hat seinen Grund. Man lebt hier in der Winterzeit so nah beieinander, auf kleinen Höfen weit ab von der nächsten Siedlung. Viele Menschen arbeiten, schlafen und leben im selben Raum, monatelang. Und dann beginnen sie Geschichten zu erzählen über die Elfen und die anderen Naturphänomene. Elfen und Trolle führen auf Island ihr eigenes Leben und fordern auch heute noch Tribut. Die Geschichten, die sich um sie ranken, sind durchaus jüngeren Datums. So kamen zum Beispiel die Bauarbeiten für eine neue Straße nach Akureyri im Norden des Landes einfach nicht voran. Schlechtes Wetter, Baumaschinen, die von einer Minute zur anderen ausfielen, Bauarbeiter, die einer nach dem anderen krank wurden, Dynamit, das nicht explodierte. Erst als ein Kundiger den Rat gab, die Straßenführung um das traditionell von Elfen bewohnte Gebiet herumzulegen, kam das Projekt voran. Spökenkicker oder Spinner? In der Hauptstadt jedenfalls hat das Amt für Stadtplanung eine Karte, auf der die Wohnsitze der Naturgeister eingezeichnet sind. Warum auch soll man mögliche Risiken nicht von vornherein bei der Planung ausschalten? Doch Thingvellir ist nicht die Heimstatt der Erdgeister, sondern im Gegenteil Schauplatz früher Rationalität. Als andere germanische Völker sich noch ihrem König unterwarfen, da erprobten die ersten Siedler auf Island bereits den Parlamentarismus. Entscheidungen über die Regelung der öffentlichen Angelegenheiten wurden hier nicht von oben diktiert, sondern nach ausgiebiger Diskussion gefällt. Die Zeit der Selbstbestimmung dauerte jedoch nicht lange. Island geriet unter eine jahrhundertedauernde Fremdherrschaft norwegischer und dänischer Könige. Thingvellir wurde zum Symbol für den Kampf um Freiheit. Erst 1944, Dänemark war durch die Besetzung von Nazi-Deutschland gelähmt, erreichte Island seine volle Unabhängigkeit. Die Gründung der Republik wurde in Thingvellir feierlich begangen, an dem Platz, an dem alles begann. Hier in Thingvellir, the Icelandic people became a nation. We can say that Thingvellir is the identity of the Icelandic people. And it's very important. Hier in Thingvellir sind die Isländer zu einer Nation geworden. Man kann sagen, dass Thingvellir die Identität der Isländer ist. Deshalb ist es für uns auch so wichtig, hierher zu kommen. Jedes Jahr im Mai reisen Hunderte von Schulkindern aus Reykjavik nach Thingvellir. Sie wollen diesen Platz sehen. Sie wollen begreifen, was Thingvellir ist und die Geschichte unseres Landes verstehen. Denn wer seine Geschichte nicht kennt, der kennt sich selbst nicht. To see Thingvellir, to learn about Thingvellir, to learn about our history. Because if you don't know your history, you don't know yourself. Der Schlüssel zu unserer Geschichte ist unsere Sprache, sagt Vigdis Finnbogadottir, Islands Staatsoberhaupt, immer wieder. Eine Sprache, die sich seit der Besiedlung vor 1000 Jahren kaum verändert hat, die nirgendwo auf der Welt, nicht einmal bei den norwegischen Nachbarn, verstanden wird. Sie hat einen eigenen, rauen Klang. Í stuttu máli eru Þingvellir helgistaður íslensku þjóðarinnar. Þetta er sá staður þar sem allar helstu og erfiðustu ákvarðanir þjóðarinnar hafa verið teknar bæði fyrr á dögum og I was saying in Icelandic what is Thingvellir? Ich habe auf Isländisch gesagt, was ist Thingvellir? Thingvellir ist das Heiligtum der Isländer. Das ist der Platz, an dem die wichtigsten Entscheidungen für unser Land gefallen sind. Dies ist die Heimat des ältesten Parlaments der Welt, das immer noch arbeitet. Stolz sind die Isländer, dass es ihnen gelungen ist, ihre Sprache zu bewahren, obwohl sie nur 260.000 Menschen sind, gerade so viele wie die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt Kiel Einwohner hat. Stolz auf ihre demokratischen Traditionen, auf die Entwicklung vom armen Bauern zum reichen Wohlfahrtsstaat. Stolz auf ihre Lesekultur, auf jeden Dichter, Erfinder, Politiker, der sich über die Grenzen hinaus Ansehen verschafft hat. Keiner würde hier auf die Idee kommen zu sagen, Island sei ein kleines Land. Im Gegenteil, die Isländer leben in dem Bewusstsein, Großes vollbracht zu haben. Will man das verstehen, dann muss man nach Thingvellir kommen. Am nächsten Morgen geht es in aller Herrgottsfrühe zurück zum Flugplatz. Diesmal brauchen wir nicht so lange wie erwartet. Ist der Weg besser oder haben wir uns nur an Schotter und Schlaglöcher gewöhnt? Die Sonne, die ohnehin um diese Jahreszeit nicht untergeht, steht schon wieder hoch am Himmel. Es scheint ein schöner Tag zu werden. Eine Woche später melden die Nachrichtenagenturen Hunderte von kleinen Beben in der Gegend von Kvaragerdie. Sind das vielleicht die Vorboten des großen Bebens? Für Freistein, Gudmundur und Arne jedenfalls ist das kein Grund zur Panik, so viel steht fest. Auf die Frage, ob er schon einmal mit dem Gedanken gespielt hätte, Island zu verlassen, der Gefahren wegen, hat Arni nur schallend gelacht. Niemals, hat er gesagt. Nein, wirklich niemals. Musik.